Rocky weiß, wie es geht. Er ließ die orangefarbene Matte in den Sand fallen. Okay, Rocky. Roll es in den Kanal. Der kleine Mischling breitete die Matte so aus, dass sie vom Wal direkt ins Wasser reichte. Super. Marshall, kannst du die Matte nass machen, damit sie glatt ist? Na klar. Schnell setzte der Feuerwehrhund seine Wasserschläuche in Gang. Sehr gut. Jetzt müssen alle Pfoten zusammenhalten. Eins, zwei, drei und schieben! Dieses Mal funktionierte es. Der Babywal rutschte auf der nassen Matte direkt ins Wasser und schlug vor Begeisterung so heftig mit seiner Schwanzflosse, seiner Fluke, dass Rocky auch etwas davon abbekam. Nein, ich bin ganz nass. Seht mal! Der Babywal schwamm direkt zu seiner Mama. Und die beiden waren überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Mach's gut, kleiner Wal. Du wirst uns fehlen. Und pass auf dich auf. Rubble winkte den beiden nach und schniefte. Was hast du, Rubble? Bei, sowas muss ich weinen. Hat einer von euch Hunger nach der Rettungsaktion? Ich auch. Selbst Captain Tollpatsch jaulte. Ich auch. Also, mir ist natürlich klar, dass ich kein Hund bin. Aber ich habe auch ganz schön großen Hunger. Deshalb habe ich immer ein bisschen getrockneten Tintenfisch in meiner Tasche. Super lecker. Der Tintenfisch schien aber ziemlich zäh zu sein. Wollt ihr auch? Nein, danke. Ich bin satt. Wie gut, dass Ryder immer ein paar Leckerlis dabei hatte. Hier, bitte sehr, Freunde. Wir haben alle einen Strandtag verdient. Ja. Die Fellfreunde genossen den Tag am Strand in vollen Zügen. Ja. Klasse! Sie schwammen, sausten auf der nassen Matte über den heißen Sand, spielten Ball, bauten Sandburgen, futterten Leckerlis und hatten gemeinsam jede Menge Spaß. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer. Ja.